Und da ist der Pfiff. Die Holländer von links nach rechts im Anstoß bringen den Ball sofort in die Breite des Spielfeldes und geben ihn dann um eine Station zurück zum blonden Reisbergen. Er hat weitergespielt zu Sürbier. Sürbier nimmt den Ball ein bisschen unter Kontrolle, spielt ihn dann zu Hahn und wieder zu Reisbergen. Und der steht an dem Punkt, wo das Spiel vor 20 Sekunden begonnen hat, am Anstoßpunkt. Dann kommt Kreuff. Er geht weit mit zurück und zum ersten Mal sind die Holländer jetzt in die deutsche Hälfte hineingegangen. Reisbergen geht sofort mit. Noch zögernd, wartend und abtastend, so beginnen sich die Niederländer in die Nähe des deutschen Strafraums zu bewegen. Dann legen sie das ganze Spielgeschehen wieder um 30 Meter zurück zur Mittellinie zu Kapitän Kreuff. Und der tritt an und jetzt wissen wir, dass er gegen Berti Vogt zu spielen hat. Und Elfmeter. Elfmeter in der ersten Spielminute für Holland. Berti Vogt, der dazu auserkoren wurde, die Kreise des Johann Cruyff zu stören, stellt dem niederländischen Kapitän ein Bein und es gibt Elfmeter. Welch turbulenter Auftakt. Jetzt kommt schon die große Nervenzerreißprobe zwischen Sepp Maier im deutschen Tor. Und ich glaube, es ist Neeskens, der jetzt in dieser Sekunde anläuft und schießt. Und Tor! In der zweiten Spielminute des Endspiels von München führt die Mannschaft der Niederlande mit 1:0 gegen Deutschland. Der Torschütze, der den Elfmeter unhaltbar mit halbhohem Schuss verwandelte, heißt Neeskens. Na, das ist ein Schock. Jetzt bin ich gespannt, wie das die deutsche Mannschaft verkraftet. Sie war noch nicht ein einziges Mal an den Ball gekommen. Ich übertreibe nicht. Kein deutscher Spieler hatte den Ball berührt, als es zu dieser Elfmeterentscheidung und einer richtigen Entscheidung durch den Unparteiischen aus Großbritannien, durch John Taylor gekommen ist. Berti Vogt, er hatte sich überhaupt noch nicht einstellen können auf sein Gegenüber. Cruyff hatte das Bein stehen lassen, dem Niederländer die Beine weggezogen und es gab keine andere Möglichkeit, als Strafstoß zu verhängen und dazu gehört eine gehörige Portion Mut. Aber dieser englische Referee aus dem Mutterland des Fußballs hat sie gehabt, diese Portion, hat die richtige Entscheidung getroffen, so bitter das für die deutsche Mannschaft und die Millionen, die uns zuhören, nun sein mag. Aber die Niederländer führen, sie, die als Favoriten in das Spiel gingen, haben bereits jetzt schon einen Treffer Vorsprung und können nun natürlich ein Konzept befolgen, das ihnen liegen wird. Die Deutschen müssen kommen, auf Teufel komm raus. Sie müssen alles riskieren, auch die Gefahr, dass durch die schnellen Angriffsspitzen und die mitgezogenen Verteidiger der Holländer es zu Konterstößen kommen wird. Aber eine andere Devise gibt es für das sofort in den Rückstand geratene deutsche Team nun nicht mehr. Und wie wird das ausgehen? Die Niederländer haben den Ball nach einem Freistoß und sie haben ihn wieder gegeben zu Cruyff. Der legt weit zurück, nachdem er hart von Berti Vogt attackiert wird, zurück. Und es gibt noch einen Schock, nämlich die gelbe Karte für den kleinen Mönchengladbacher. Dem scheinen die Nerven durchzugehen, zumindest zu flattern. Na, was muss das für ihn für ein Schock sein? Da kriegt er eine Sonderaufgabe, auf die Millionen schauen werden. Wird er es schaffen, diesen Spielmacher, diesen listigen Fuchs in der holländischen Mannschaft, der alles kann, aufbauen und Tore schießen, zu bremsen, zu beschatten? Und er macht einen folgenschweren Fehler in der ersten Spielminute. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Wie muss ihm da unten zumute sein? Er weiß, dass sie alle jetzt einen Grand auf ihn haben, ob sie nun Kameraden sind oder nicht. Aber jeder macht doch im Stillen dem kleinen Gladbacher den Vorwurf, dass er die eigene Mannschaft sofort in den Nachteil gebracht hat, dass sie nun kommen muss mit allem, was sie besitzt. Vor allen Dingen mit allem Schneid, mit allem Mut, auch mit dem Mut für das absolute Risiko. Die Deutschen greifen an mit Beckenbauer. Overath über der Mittellinie in Ballbesitz, steht am Anstoßpunkt. Wartet, auch er zappelt, zögert und Foul. Klares Foul gegen den gestarteten Hoeneß. Nein, es ist Hölzenbein. Es gibt Freistoß. Bonhof ist es gewesen. Freistoß für die Deutschen. Torentfernung 22 Meter, halbrecht von Overath getreten. Kommt nach innen, wird herausgeköpfelt von Sürbier. Dann schaltet sich Vogt ein, der natürlich nun alles daran setzen wird, um seinen Fehler gut zu machen, und faul. Oh, das wird eine harte Partie. Rainer Bonhof zum zweiten Mal gelegt, Freistoß, und den wird Franz Beckenbauer ausführen. Schaufelt den Ball in den Strafraum. Da lässt Hölzenbein abgleiten und Eckball. Erste Ecke für die Deutschen, aber Spielstand 1:0 für Holland. Und gerade erst 5 Minuten gespielt. Hoeneß vom FC Bayern München tritt den Eckstoß von links. Jetzt kommt der Ball. Möglichkeit abgewehrt. Heraus aus dem Strafraum kommen die nun schon eiskalt wirkenden Profis der Niederlande. Eine Mannschaft, die hauptsächlich aus Spielern von Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam besteht. Und das sind Spieler, die das Fußball-ABC aus dem FF beherrschen. Trainer Michels hatte weiter keine andere Aufgabe, als diese beiden seit Urzeiten verfeindeten Clubs zusammenzuschweißen, sie zu Freunden zu machen. Und das ist gelungen, allein schon durch den Erfolg. Denn diese Mannschaft ist vom ersten Spieltag an des Weltmeisterturniers auf deutschem Boden in Topform gewesen. Pfiffe, weil die Holländer jetzt schon genau auf Sicherheit spielen. Und das können sie umso beruhigter, da sie ja mit 1:0 in Führung liegen und die deutsche Mannschaft kommen muss. Aber die Holländer greifen an mit Nieskens. Der hat erst einmal aussteigen lassen. Bonhof bringt den Ball nach innen. Schwarzenbecks Kopfball geht bis zu Beckenbauer im eigenen Strafraum. Und der köpfelt heraus für Breitner. Breitner im Eingang versucht, und zur Hilfe kommt ihm der Gladbacher Bertipo. Dann Müller an der Mittellinie. Querpass für Breitner. Der verstolpert den Ball, indem er zu hastig quer gespielt hat. Und die Holländer sind dazwischen. Cruyff tritt an. Aus dem Stand fast, zieht er los, ist sofort auf hoher Geschwindigkeit, bringt den Ball nach links außen. Rensenbrings Flanke wird von Meier abgefangen. Die Deutschen sind noch immer unruhig. Sie haben noch gar keine Gelegenheit gehabt, vielleicht ist das sogar gut, über diesen Schocktreffer nachzudenken. Wann hat ein Finale der Weltmeisterschaft begonnen? Mit einem Strafstoß in der ersten Spielminute. Und jetzt muss die deutsche Mannschaft einfach alles bringen. Berti Vogt hat den Ball. Gibt ihn am eigenen Strafraum zum Kapitän Beckenbauer. Beckenbauer Schlenzerball über 20 Meter findet Hoeneß. Der lässt zurücklaufen zum Bayern-Kapitän Beckenbauer. Der heraus öffnend für Müller, der sich aus der Mitte der Umklammerung seiner Gegenspieler gelöst hatte. Versuchte durchzukommen, hat das im ersten Versuch nicht geschafft und schafft es auch nicht im zweiten. Geht dann selbst zu Boden ohne Feindeinwirkung. Und die Holländer kommen aus der Deckung heraus mit Reisbergen. Reisbergen für Reb gespielt. Dann geht es ein bisschen zurück und Overath stoppt noch in der Mitte der holländischen Hälfte den Angriffsversuch des Gegners. Hat den Ball, der Kölner. Gibt ihn weiter für Breitner. Breitner auf der linken Seite zum Stürmer geworden, steuert den holländischen Strafraum an und hat eine Schussmöglichkeit und schießt über das Tor. Aber die deutsche Mannschaft scheint sich gefangen zu haben und es gibt doch Eckball. Es muss ein Verteidiger Bein diesen Schuss des Bayern-Verteidigers berührt haben. Die Deutschen haben die zweite Ecke, diesmal von rechts, beim Stande von 1:0 für die Niederlande in der 8. Spielminute. Kurz gespielt für Hölzenbein, der für Grabowski von der Eintracht aus Frankfurt. Jetzt nein, Müller will hoch. Aber Jungblut hat die Arme nach oben gerissen. Hollands Keeper hat gehalten. Und die Niederlande kommen aus ihrem Strafraum. Auf der rechten Seite versuchen sie mit Kohl zu gehen, aber das wird durchschaut und dazwischen gesprungen war Hülsenbein. Einwurf. Und Cruyff ist überall. Der Kapitän der Holländer sorgt für Ruhe, sorgt dafür, dass die eigene Mannschaft nicht übermütig wird mit diesem schnell erzielten Elfmetertor, sondern weiterhin den eigenen gepflegten Stil spielt. Und das ist ein Stil, in dem beide Möglichkeiten vorhanden sind. Ein blitzartiges Angreifen mit 7, 8, 9 Mann. So wie jetzt, sie sind schon da. Und Meier hat den Ball. Solche blitzartigen, überfallartigen Angriffe, in dem 6, 7 Holländer sich in das Sturmspiel einschalten, das ist ihr Angriffsspiel. Und genauso ziehen sie sich ziehharmonikaartig zurück, wenn die Deutschen kommen, so wie jetzt mit Beckenbauer. Beckenbauer am Anstoßpunkt stoppt sich selbst, bleibt stehen, bringt den Ball auf die linke Flanke zu weit. Nein, doch, er ist im Aus. Er ist im Aus, Hölzenbein kriegt ihn nicht und die Niederländer werfen durch Sürbier ein. Zurück zu Hahn. Hahn am Spitzeneck seines eigenen Strafraums beginnt jetzt sich nach vorn zu bewegen. Und als ich das sage, spielt er quer und etwas nach rückwärts bis zu Reisbergen. Reisbergen in der Mitte der holländischen Hälfte, die im Augenblick von allen deutschen Spielern verlassen ist, da sie sich mit zurückziehen, um den zu erwartenden holländischen Angriff aufzufangen. Aber der läuft über die freie Flanke zu Rensenbrink. Der ist am Strafraum, will nach innen herein, bringt auch den Ball und Breitner klärt bis zu Neeskens. Neeskens nach links und ganz im Hinterhalt, wirklich wie ein listiger, schlauer Fuchs, der schmächtige Kräuf, der alles seiner zierlichen, körperlichen Statur anpasst, der gar nicht die körperlichen Zweikämpfe liebt, sondern alles mit der Schnelligkeit, mit der ungemeinen Grundschnelligkeit macht im Antritt und auch im Sprint, wenn er loszieht. Die Holländer spielen in die Breite, wollen den Gegner herausblocken, ihn gar nicht an den Ball kommen lassen und bringen Reisbergen in das Spiel an der Mittellinie. Reisbergen noch ein Stückchen zurück zu Van Hanegem. Der wird angegriffen von Müller, dem das zu bunt wird. Der deutsche Mittelstürmer läuft nach, hat aber keine Möglichkeit, an den Ball zu kommen. Aber er setzt sich ein und stört die Kreise der etwas phlegmatisch und fast schon überheblich wirkenden Holländer, die den Ball zurückgetragen haben bis zum eigenen Torhüter. Dann geht es wieder über die Station Reisbergen. Der blonde Stopper geht mit in das Mittelfeld hinein, dringt in die deutsche Hälfte ein und spielt zu Rensenbrink. Rensenbrink mit einem schnellen Trick, kommt aber nicht ganz vorüber, jedenfalls nicht seinem eigenen Ball nach. Der wird geholt von Schwarzenbeck und weitergegeben an Beckenbauer. Beckenbauer hat den Ball. Die deutsche Mannschaft wirkt jetzt wieder ruhiger, hat offensichtlich sehr schnell diese Schockwirkung verdaut und das allein ist schon bewundernswert. Nach dem turbulenten Auftakt des Spiels versuchen die Niederländer erst einmal das Spiel zu kontrollieren. Die Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön wird stärker, kombiniert flüssiger und erarbeitet sich einige Torchancen. Der Reporter Heribert Fassbender findet immer wieder Zeit, die Finalbegegnung zu analysieren. Ein fulminanter Start, dann wütende Konterattacken der deutschen Mannschaft und jetzt zurzeit viel Leerlauf im Spiel zwischen den beiden hochgewerteten Mannschaften, den Niederlanden, die jetzt zurückspielen, bis zu Jongbloot, dem 32-jährigen Torhüter vom FC Amsterdam, auch einem Club der niederländischen Ehrendivision, aber längst nicht so stark natürlich wie die Erzrivalen von Ajax und Feyenoord. Jetzt hat sein Kollege Sepp Maier das Leder, wirft den Ball wiederum zu Paul Breitner. Breitner auf Beckenbauer. Beckenbauer sucht einen freien Mann, findet ihn dann in Wolfgang Overath, von dem wir überhaupt noch nicht viel gesehen haben. In den ersten 20 Minuten, dann kommt ein Steilpass Beckenbauers auf Hoeneß. Hoeneß jetzt im Wettlauf mit Van Hanegem. Das ist sein Mittelfeldkontrahent. Innen bietet sich Beckenbauer an, aber Hoeneß trennt sich etwas zu spät vom Ball. Dann noch einmal Beckenbauer und wieder Hoeneß. Jetzt Wolfgang Overath etwa inmitten der Hälfte der Niederlande. Sehr schönes Spiel auf Müller gespielt und der wird zu Fall gebracht. So sahen wir es von hier. Aber Schiedsrichter Taylor, auch jetzt wieder näher am Ball, entscheidet auf Freistoß für die Niederlande. Und dann schubst Van Hanegem Müller um, während Reisbergen noch am Boden liegt. Jetzt gilt es aufpassen und Taylor tut das einzig Richtige. Er konsultiert jetzt den Linienrichter Ramon Barreto aus Uruguay. Denn der müsste es besser gesehen haben. Wie verständigen sich die beiden? Ich weiß von Taylor, dass der nur Englisch spricht und Barreto lediglich Spanisch. Taylor kommt zurück. Gibt es jetzt eine Verwarnung für einen Holländer? Jawohl. Gelbe Karte. Aber dennoch Freistoß für die Niederlande, denn so hatte Schiedsrichter Taylor zunächst gepfiffen. Die gelbe Karte offensichtlich wegen der Handgreiflichkeit gegen Gerd Müller. Reichsbergen, der Vorstopper, liegt immer noch verletzt am Boden. Ist das jetzt Taktik oder ist es eine echte Verletzung? Letzteres wollen wir den Niederländern nicht wünschen. Die Mannschaft wird hier etwa von 5000 holländischen Schlachtenbummlern unterstützt, die sich mit orangefarbenen Regenschirmen, orangefarbenen Fahnen und Schirmmützen bemerkbar machen. Der Freistoß wird jetzt ausgeführt. Reisbergen trabt schon wieder ganz munter diagonal über das Feld, während Jongbloot eigentlich nur dritter Torhüter der Niederländer vor Beginn dieser Weltmeisterschaft den Ball zurückgespielt bekommt und ihn nun wieder abschlägt zu Reisbergen und der sofort mit 40-Meter-Schlag auf Johann Cruyff. Aber diesmal ist Berti Vogts bei ihm, stört ihn schon bei der Ballannahme. Das ist überhaupt das einzige Rezept, das hier zu befolgen ist, wenn das mal so leicht wäre, und drischt den Ball ins Seitenaus. Offensichtlich hat jetzt Berti Vogt seine Nerven wieder im Zaum. Außerdem helfen ihm die sympathischen Sprechchöre Berti, Berti. 24 Minuten gespielt im Münchner Olympiastadion. 1:0 für die Niederlande. Ja, und die Zuschauer, das hören Sie selbst, sind aus ihrer Erstarrung erwacht. Warum eigentlich auch sollten Sie jetzt schon die Flinte ins Korn werfen? Es ist doch noch alles drin, noch nicht einmal eine halbe Stunde gespielt und der Schock ist ja längst verdaut. Aber die Holländer sind natürlich sehr selbstbewusst und sicher. Das sieht man bei ihrer ganzen Spielanlage. Die Deutschen dagegen noch immer mit etwas flatternden Nerven, was sie ausdrückt, etwas zu hektischem, manchmal zu schnellem Spiel, aber sie kommen. Overaths Maßvorlage geht auf die linke Seite zum Frankfurter Hülsenbein. Der strebt auf den Strafraum zu, ist schon drin. Jetzt muss er die Nerven haben. Elfmeter! Elfmeter für Deutschland! Hülsenbein bricht halblinks durch. Und man zieht ihm wie vorher dem Kapitän der Niederländer Cruyff die Beine weg. Und richtige Entscheidung, Strafstoß. Die große Chance ist da zum Ausgleich. Jetzt kann alles wieder gut werden. Breitner legt sich den Ball zurecht, unser Verteidiger. Wird er die Nervenkraft besitzen, um diesen Treffer anzubringen gegen Jungblut, den holländischen Keeper, dann würde es 1:1 stehen. Was für ein dramatisches Finale. Der zweite Strafstoß und jetzt läuft Breitner an. Täuscht, schießt, Tor! Die deutsche Mannschaft hat ausgeglichen durch Paul Breitner vom FC Bayern München. Er hat die Kraft, die Nervenstärke, um diese wichtige Entscheidung herbeizuführen, einen Strafstoß zu verwandeln, um das Unentschieden zu erzielen. 1:1. Jetzt wollen wir mal sehen, was die Holländer machen. Die Selbstsicherheit der Niederländer ist mit dem Ausgleichstor verschwunden. Mit wütenden, aber wenig gefährlichen Angriffen versuchen sie, angetrieben von ihrem Kapitän Johan Cruyff, das 2:1 zu schießen. Aber das deutsche Team wird nach dem Elfmeter-Tor immer besser. Die Abwehr steht sicher und vorne sorgen Uli Hoeneß, Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein und natürlich Gerd Müller immer wieder für Gefahr. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit ist die deutsche Nationalmannschaft die beste Elf. Wir steigen jetzt wieder in die Reportage ein mit einer aussichtsreichen Situation für die deutsche Mannschaft. Freistoß, Torentfernung 18 Meter, halbrechte Position, eine sechsköpfige Mauer der Oranjehemden bildet sich. Beckenbauer legt den Ball zurecht, bei ihm ist Hoeneß, die beiden Bayern-Spieler. Was werden sie machen? Wird Beckenbauer, der einen scharfen Schuss besitzt, selber schießen? Oder wird man täuschen? Auch Bonhof kommt noch mit hinzu. Hoeneß aber hat den Ball hingelegt. Jetzt läuft er an. Springt drüber. Beckenbauer luft den Ball auf das Tor. Faustparade von Jungblut zur Ecke. Ein meisterlich gezirkelter Ball ohne Tempo, dafür mit umso mehr Genauigkeit und Raffinesse, zwingt Jungblut zu einer Glanzparade. Sechster Eckball für Deutschland. Spielstand 1:1. Grabowski tritt von links. Ballabwehr. Overath fängt den Ball auf. Breitner will dazwischen. Die Holländer aber klären. Kommen. Jansen treibt. Dann geht sofort die 16 los. Das ist Reb und Berti Vogt. Jetzt ist er so, wie man den Gladbacher haben will. Er grätscht hinein in den davonpreschenden Holländer und trennt ihn vom Ball. Die Deutschen im Gegenstoß mit Overath. Der Kölner an der Mittellinie. Die nächste Station ist der Münchner Breitner, der jetzt wieder zum Stürmer wird und schiebt nach innen für Vogt. Die beiden deutschen Verteidiger mit Offensivdrang. Das wird jetzt ein Spiel, wie es sein muss. Aber jetzt wird es gefährlich. Zwei Holländer, nur noch Beckenbauer ist da. Er hat zwei Mann gegen sich und darunter ist Cruyff. Das kann Abseits sein oder Tor. Meyer hält den Schuss von Reb, indem er herausstürzt. Aber die Holländer kommen noch einmal. Für mich war es Abseits, die Abgabe, die Cruyff eben losließ zu dem bereits nach vorn gegangenen, völlig freilaufenden Reb. Aber der Schuss, wäre er ins Tor gegangen, hätte gegolten. noch die Holländer. Immer noch am deutschen Strafraum. Heben jetzt da rein. Kopfballversuch. Kräufel daran. Berten Pups aber springt höher als der wesentlich höher gewachsene Donny Kräuf und hat ihm den Ball abgenommen. Dann geht es weiter zu Hoeneß. Die Deutschen überlaufen die Mittellinie. Grabowski wechselt die Position, geht auf links außen los. Steuert den Strafraum an. Wird noch nicht angegriffen. Geht an einem vorüber. Wo sind die anderen Innenstürmer? Es geht ja gar keiner mit. Was stehen sie denn dort hinten? Sie haben im Moment keine Kraft mehr. Jetzt kommt erst Overath. Overath weiter. Dann Hölzenbein am Tor vorbei. Noch etwa 8 Minuten der ersten Halbzeit hier im Münchner Stadion vor 80.000 Zuschauern. Und es steht unentschieden 1:1. Es gibt die 7. Ecke für das deutsche Team. Von der rechten Seite wird Uli Hoeneß treten. Der Münchner legt sich den Ball jetzt dort drüben zurecht. Innen lauert Gerd Müller. Innen steht Grabowski, Bonov, Hölzenbein. Und jetzt kommt der Ball etwa auf den Elfmeterpunkt. Aber Bonov kommt nicht heran. Dafür Neeskens, sein direkter Gegenspieler, der Mittelfeldmotor der Niederländer. Uli Hoeneß noch einmal mit einem Schrägschuss, als die Holländer abseits reklamierten, aber Schiedsrichter John Taylor weiterlaufen ließ. Ja, das ist ja gefährlich. Die Abseitsfalle der Holländer ist manchmal blamabel für den Gegner. Eben stand zum Beispiel Gerd Müller 5 Meter in Abseitsposition. Aber das kann auch einmal ins Auge gehen. Eine der Achillesfersen im niederländischen Team. Die andere, die man vorher viel diskutierte, Jongbloed, hat von einem Fehler abgesehen seine Sache bisher recht gut gemacht. Und noch ein Vorurteil gilt es nach knapp 40 Minuten zu dementieren. Dass die Holländer spielkulturell besser seien, hat man bisher nicht erkannt. Im Gegenteil, die deutsche Mannschaft hat nach Anfangsschwierigkeiten im Mittelfeld sogar ein leichtes Plus. Auch das Verdienst von Wolfgang Overath. Auch das Verdienst von Hölzenbein, der jetzt wieder nach vorne geht und festgehalten wird und dann umfällt nach Foul von Neeskens. Und das wird sicherlich eine weitere Verwarnungskarte geben. John Taylor, Metzgermeister aus Wolverhampton, notiert sich den Fall. Aber er zeigt keine Karte. Neeskens war der Sündenbock, Freistoß für Deutschland. Noch 6 Minuten bis zur Pause. 1:1 nach 2 Foulelfmetern durch Neeskens und Breitner. Jetzt läuft Grabowski an, spitzer Winkel zum Tor, mit Effe. Kopfballmöglichkeit, aber vorher ist Jongbloed wiederum mit der rechten Faust am Ball. Bonov angelt sich das Leder. Drüben auf der rechten Seite. Querpass zu Breitner. Herrlich gespielt. Aber hier schnappte wiederum die Abseitsfalle der Niederländer zu. Das sieht bestechend aus, das muss ich sagen. Aber das kann auch einmal ins Auge gehen. Freistoß jedenfalls völlig zu Recht in diesem Augenblick für die Holländer aus der eigenen Hälfte. Vorne formieren sich jetzt die Angriffsspitzen. Das ist Reeb von Ajax und Rensenbrink von Anderlecht. Nun kommen auch die Mittelfeldspieler, insbesondere Neeskens, mit nach vorne. Die Flanke soll zu Neeskens kommen, aber Müller ist schneller. Müller sofort steil auf Uli Hoeneß. Das ist ja das wackeren und schnellen Uli-Spiel. Steil, aber diesmal ist er festgehalten worden. Ganz raffiniert, das konnten wir aus unserer Position sehen. Nicht aber der Schiedsrichter, dem nämlich Van Hanegem genau die Sicht nahm. So kommen die Niederländer jetzt wieder in die Hälfte der bundesdeutschen Mannschaft. Reichsbergen, der Vorstopper, auf die rechte Seite zu Sürbier. Ganz rechts draußen lauert jetzt Rensenbrink, eigentlich links außen, wird umgesäbelt von Schwarzenbeck. Vorteil, lässt Taylor gelten, einen ausgezeichneten Eindruck bisher hinterlassen hat in diesem Hexenkessel. So darf man ja auch das Münchner Olympiastadion sicherlich heute bezeichnen, denn es ist viel Stimmung drin. Das Publikum unterstützt die deutsche Mannschaft, wo eben möglich. Doch die 5000 holländischen Schlachtenbummler machen sich bemerkbar. Aber jetzt werden sie überstimmt durch Deutschland, Deutschland rufen. Die Holländer aber kommen. Auf der linken Seite wird Johan Cruyff geschickt. Aber Bertie Vogts ist bei ihm. Beide rangeln jetzt um den Einwurf. Die Holländer sind dran, können nach innen flanken. Kopfballmöglichkeit durch Reeb am Tor vorbei. Noch 3,5 Minuten bis zur Pause. 1:1 durch die Foulelfmeter in der 2. und 25. Minute. Mehr Chancen für das deutsche Team. Ich denke an die Gelegenheit von Bertie Vogts, als Jongbloed prächtig parierte. an Uli Hoeneß, Alleingang 4 Minuten später in der 34. Minute. An den raffinierten Freistoß von Franz Beckenbauer, den Jongblut hervorragend meisterte. Übrigens ein Freistoß, wie in der vergangenen Meisterschaftssaison Beckenbauer ihn in Duisburg im Wedau-Stadion gegen den MSV mit Erfolg zelebrierte. Da wurde es ein herrlicher Treffer. Und jetzt kommen die Deutschen wieder mit Hölzenbein. Hölzenbein im Zweikampf mit Zürbier. Lässt sich fallen. Schiedsrichter Taylor entscheidet auf Freistoß für die Holländer. Die spielen jetzt ein wenig leichtsinnig quer vor dem eigenen Tor. Das sollte man nie tun. Das hätte sich fast gerecht, weil Müller wirklich kämpferisch ganz hervorragend jedem Ball nachsetzend fast auch an diesen herangekommen wäre. Nun aber führt Zürbia den Ball über die Mittellinie. Vorne startet jetzt Reb. Da soll auch der Ball zu Reb kommen, aber Kopfballrückgabe von Bonhoff zurück zu Torhüter Meier. Bonhoff, ein international noch relativ wenig erfahrener Spieler in ausgezeichneter Verfassung. Auch Grabowski gefällt mir heute. Sieht jetzt, dass Bonhoff steil geht und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet. Im 16-Meter-Raum, spitzer Winkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller! Wunderbare Kombination der deutschen Mannschaft. Als auf dem rechten Flügel Bonhoff geschickt wird, überläuft er seinen Verteidiger. Er hätte aus spitzem Winkel schießen können, aber er gab eine, wie man so schön sagt, englisch harte Flanke zurück zu Gerd Müller. Der brachte diesen scharf geschlagenen Ball unter Kontrolle, trickste seinen Bewacher Reichsberg hinaus und erzielt den Führungstreffer für Deutschland. In der 43. Minute führt Deutschland mit 2:1 im Weltmeisterschaftsfinale von München. Jetzt müssen die Holländer kommen. Das ist sicherlich für sie eine bittere Pille kurz vor dem Halbzeitpfiff. Sie versuchen es auf der rechten Seite mit Neeskens, aber der bekommt keinen Stich gegen Bonhoff. Und Neeskens, der Mann, der ebenso wie sein Freund Johan Cruyff nach Barcelona gehen wird, ist einer der besten Mittelfeldspieler dieses Turniers gewesen. Kompliment an den jungen Mönchengladbacher. Jetzt aber müssen sie aufpassen, denn nun kommen die wütenden Angriffe der Oranjehemden. Auf der linken Seite, sehr schön, wird jetzt Cruyff freigespielt. Da kommt die raffinierte Flanke nach innen, aber im Hechtflug klärt Franz Beckenbauer, der bundesdeutsche Kapitän, zum ersten Eckball für die Niederländer. Das Eckballverhältnis steht 6:1 zugunsten der deutschen Mannschaft. Und auch nach Toren führen sie jetzt mit 2:1. 2:1 für Deutschland. Auf der rechten Seite läuft jetzt Cruyff an, hebt den Ball dicht vors Tor. Meier lässt einmal fallen und hat den Ball und hat Glück, dass niemand nachsetzte. Jetzt wirft er das schwarz getüpfelte weiße Leder hin, lässt dann seinem Vereinskameraden Breitner den Ball, bekommt ihn zurück, wirft ihn zu Franz Beckenbauer und nun entwickelt sich vermutlich der letzte Angriff im ersten Durchgang dieses 10. WM-Finales. Jetzt wollen die Deutschen natürlich mit 2:1 in die Pause gehen, sich dann eine neue Taktik überlegen und dann das Spiel weitergestalten. Wolfgang Overath noch einmal, nach schwachem Beginn immer stärker geworden. Auf der linken Seite Hölzenbein, aber der kommt zu spät gegen Zürbier. Einwurf für die Niederländer. Taylor schaut auf die Uhr, er wird wahrscheinlich ein paar Sekunden weiterlaufen lassen, weil Reichsbergen eben verletzt am Boden behandelt wurde. Jetzt aber Halbzeitpfiff und Jubel. Aufatmen, Erleichterung und sicherlich gedämpfter Optimismus oder mehr im Münchner Olympiastadion. Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit verstärken die Niederländer den Druck auf das deutsche Tor. Sepp Maier muss immer wieder seine Klasse beweisen, um den Ausgleichstreffer zu verhindern. Die letzten 22 Minuten im Münchner Olympiastadion sind voller Spannung. Wir sind in der 68. Minute dieses Spiels. Noch 22 Minuten muss also die deutsche Mannschaft diese 2:1 Führung halten oder gar noch ausbauen. Ein weiter Schlag in den Strafraum vor dem Tor von Meier. Und Berti Vogts kommt in der Tat immer besser zum Zuge. Tritt den Ball jetzt nach vorne und aus diesem Abwehrversuch wird sogar noch ein Angriffsschlag. Grabowski stoppt den Ball und wird dann unfair attackiert. Freistoßentscheidung von Schiedsrichter Taylor ist erfolgt. Der Ball zurückgespielt zu Wolfgang Overath. Oh, der baut jetzt einen Fehlpass und da kommt jetzt ganz alleine Neeskens. Aber er schießt nicht, sondern er will flanken. Und von der Brust Franz Beckenbauers prallt das Leder ins Tor aus zum 5. Eckstoß für die Niederländer. 9 Eckbälle konnten die Deutschen bisher vor das Tor von Jungblut treten. Franz Beckenbauer gibt Zeichen zur Bank. Aber das Spiel geht weiter. Er dirigiert seine Vorderleute. Hoeneß kommt mit zurück. Jetzt der Eckball von Cruyff. Wiederum dicht vors Tor. Ans kurze Eck gezogen. Aber Paul Breitner hat aufgepasst. Den Ball jetzt zu Grabowski gespielt. Der mir heute recht gut gefällt. Auch kämpferisch. Jetzt spielt der Vogts an. Und Vogts wird von Cruyff gefoult. Ja, das ist das, was wir eingangs dieser zweiten Spielhälfte erwähnten. Cruyff muss aufpassen, obwohl dies jetzt bestimmt kein hässliches, kein böses Foul war, sondern eine Attacke im Kampf um den Ball. Und Vogts, der Mönchengladbacher, der ja nahe der niederländischen Grenze beheimatet ist, kennt den Johann und hat auch dessen Entschuldigung akzeptiert. Das Spiel läuft weiter und vorne ist jetzt der neue Vorstopper, ist de Jong, aber ebenfalls von Feyenoord Rotterdam, genauso wie der ausgeschiedene Reichsbergen, jetzt zum ersten Mal in Aktion, hat zurückgespielt zu Jungblut und hat den Ball bereits wiederbekommen, befindet sich jetzt aber schon in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Dort gibt es einen Querpass zu Johann Cruyff. Dann wird steil gespielt, in den 16-Meter-Raum hinein. Uli Hoeneß hat jetzt nur noch mit Defensivaufgaben zu tun. Das ist fast Powerplay, was die Holländer aufziehen. Jetzt kommt von der linken Seite Hahn mit dazu. Und nun Van de Kerkhove. Der könnte flanken, tut das auch. Kopfball von Bonhoff. Aber da kommen die Bälle von links und von rechts in den Strafraum hinein. Kopfballabwehr von Breitner und Eckball Nummer 6 für die Niederlande. Sie merken jetzt schon auch optisch, an dem sich verändernden Eckballverhältnis, dass die Holländer in den Oranjehemden jetzt mehr Spielanteile haben und nun doch das Tor von Sepp Maier, der in einem blassblauen Sweater spielt, mehr und mehr brennen. Eckball von der rechten Seite. Innen lauern 5, 6 Angreifer. Direktschussversuch, aber Bonhoff geht sofort dazwischen. Kann den Ball aber nicht weit genug aus der Gefahrenzone befördern. Dann ist aber Berti Vogts da. Außenrisspass, aber zu steil. Da konnte Uli Hoeneß in der Tat nicht heran. Und so kommen die Niederländer erneut. Van de Kerkhove, der neue Linksaußen, versucht es. Kommt nach innen. Außenrisspass zu de Jong. De Jong zu Cruyff. Beckenbauer mit sehr guter Kopfballaktion. Hölzenbein ist zurück. Das gesamte deutsche Mittelfeld muss im Moment Schwerstarbeit in der Hintermannschaft vollbringen. Und hier stellt sich natürlich die taktische Frage, aber sie ist schwer zu beantworten. Täte jetzt nicht ein neuer Mittelfeldspieler gut? Wieder eine hohe Flanke vor das Tor von Sepp Maier. Bonhoff ausgezeichnet mit dem Kopf und mit dem Fuß. Aber die Holländer fangen den Ball schon wieder ab. Wiederum de Jong. De Jong zu Sürbier. Der Außenverteidiger macht jetzt seinem Namen als Offensivverteidiger alle Ehre. Auch Krol, der andere Außenverteidiger, kommt mit nach vorne. Und nun Van de Kerkhove. Der hat Glück, dass niemand nachsetzt. Der hat den Ball. Könnte jetzt flanken, fast von der Eckfahne. Da läuft Maier verkehrt von links nach rechts und lässt dann Reh ungehindert zum Schuss kommen. Glück für Deutschland. Maier wird angeschossen. Eckball Nummer 7. 2:1 der Spielstand. 9:7 das Eckballkonto, beides zugunsten der deutschen Mannschaft. Der Eckball kommt in Richtung Elfmeterpunkt. Kopfballmöglichkeit. Aber dann ist Hölzenbein mit zurück. Alles am Strafraum. Vorne steht einsam Gerd Müller. Der wird jetzt angespielt, hält den Ball auch zunächst, aber dann bekommt er ihn schon wieder abgejagt. Und Van Hanegem macht jetzt das Spiel. Van Hanegem zu de Jong und der schießt. Maier hält. Und zwar hält er den Ball sicher fest, denn das war wichtig, weil Johann Cruyff, der Kapitän der Niederländer, sofort bei ihm war und schon wieder was zu kritisieren hat. Er hebt die Hand, aber Schiedsrichter Taylor reagiert gar nicht darauf. Er lässt weiterlaufen. Ein ausgezeichneter Unparteiischer, souverän, ohne autoritär zu wirken, ohne in irgendeiner Form durch übertriebene Gestik hier die Spieler, deren Nervenkostüm ja hochgradig erregt ist, hier noch zusätzlich zu belasten. Wieder ein hoher Ball vor das Tor der Deutschen. Franz Beckenbauer in der Luft tritt den Ball nach vorne. Aber das sind jetzt im Moment nur Abwehr und keine Aufbauschläge, denn die Niederländer fangen sofort wieder den Ball ab. Fallrückzieher, misslungen von Hölzenbein und abermals eine hohe Flanke vor das Tor. Und dann zieht Van de Kerkhove ab, aber weit, weit, weit am Tor vorbei. Ja, noch nicht einmal ins Tor aus, sondern ins Seitenaus zum Einwurf für Paul Breitner. Aber der Eindhovener, der Auswechselspieler, hat es versucht. Und wenn er voll getroffen hätte, dann wäre dieser Ball sicherlich schwer zu halten gewesen. Jetzt aber wieder die deutsche Mannschaft mit Uli Hoeneß. Der hat viel Raum. Der läuft einfach seinem Mann weg. Jetzt muss der Libero heraus. Ihnen bietet sich Grabowski an, aber Hoeneß rennt sich fest und kommt dabei zu Fall. Das war eine ganz hervorragende Situation. Hoeneß zog plötzlich dem ersten Angreifer davon. Dann musste der Libero heraus. Jansen übernahm gerade in diesem Moment diese Position. Und innen hatte es Müller nur noch mit einem Mann zu tun. Grabowski stand frei. Wieder Müller. Hoher Ball auf Jürgen Grabowski. Der heute 30 Jahre alt gewordene Frankfurter zurück zu Schwarzenbeck. Und Schwarzenbeck ganz elegant und kurft sich einmal fast selbst, springt über den Ball und bringt ihn dann zu seinem Libero, zu Franz Beckenbauer. Der weiter auf Hölzenbein. Hölzenbein im Direktspiel zu Overath. Aber Overath hatte jetzt viel Mühe, diesen Ball unter Kontrolle zu bringen. Freistoßentscheidung durch Schiedsrichter Taylor für die Holländer. Es ist übrigens nicht das befürchtet sehr unfaire Spiel. Es gab, wie erwähnt, zwei gelbe Karten, aber die Niederländer hart in der Attacke versuchen jetzt mit spielerischen Mitteln hier den Ausgleich zu erzielen. Kreuff hebt den Ball in den Strafraum hinein. Immer wieder Beckenbauer. Und dann ein Fernschuss aus der zweiten Reihe, abgezogen von Libero. Hahn geht über die Querlatte. Beckenbauer auch heute wieder mit einer vorbildlichen, kämpferischen Einstellung. Und es gab ja nicht wenige, die befürchteten, dass der Franz, der sich ja in den letzten Spielen, ich glaube, da darf man dieses abgedroschene Wort einmal gebrauchen, förmlich zerrissen hatte, auch irgendwann mal einen kräftemäßigen Einbruch zu verzeichnen hätte. Bisher ist davon nichts zu verspüren. Er ist auch heute einer der Besten seiner Mannschaft. Ein vorbildlicher Kapitän. 14 Minuten noch zu spielen im Münchner Olympiastadion. Deutschland führt mit 2:1. Nach dem Elfmeterschock in der zweiten Minute von Neeskens und Breitners Elfmeter. Jetzt eine neue Möglichkeit für Müller, der eben in der 43. Minute das 2:1 erzielte, aber zurückgepfiffen vom aufmerksamen, unparteiischen John Taylor. Und ich muss sagen, dass auch die beiden Linienrichter Ramon Barreto aus Uruguay und Alfonso González Archundia aus Mexiko gut mit ihm harmonieren. Die Holländer kommen. Immer wieder die Oranjehemden vor dem Tor von Meyer. Zürbier, der Verteidiger, flankt nach innen und fast ins Tor. Glück für Deutschland. Meyer hätte an diesem Ball nichts zu halten gehabt, der von Zürbier nach innen geschlagen wurde. Und dann war plötzlich Reb in Mittelstürmerposition im Torraum. Und ähnlich wie Gerd Müller 1965 das wichtige Qualifikationstor gegen Schweden erzielte, im Vorwärtsfallen brachte er den Ball in Richtung Tor, aber dann zum Glück für die deutsche Mannschaft am Tor vorbei. Der Druck der Holländer ist enorm. Die Physis der Oranjehemden bewundernswert. Kreuff im Moment letzter Mann, versucht neu zu inszenieren. Spielt den Ball auf die rechte Seite. Hahn flankt jetzt vor das Tor. Kopfballabwehr. Uli Hoeneß steht hinten, zieht den Ball über den Kopf bis in den Mittelkreis auf Gerd Müller. Aber Gerd Müller hat es auch jetzt gegen den neuen Vorstopper, gegen De Jong, schwer. Bringt den Ball aber dann bis zu Bonhoff. Und Bonhoff ist ja kaum mit fairen Mitteln vom Ball zu trennen. Auch diesmal habe ich ein Schubsen gesehen, aber nicht Schiedsrichter Taylor. Und er stand näher am Ball. Er lässt weiterlaufen und entscheidet jetzt erst auf Freistoß für die deutsche Mannschaft. Schon in der Hälfte der Deutschen gibt es jetzt übrigens Freistoß für die Niederländer, indirekten. Johan Cruyff steht am Ball, hebt hoch vors Tor auf den Elfmeterpunkt. Schwarzenbeck dreht sich und drischt den Ball aus der Gefahrenzone heraus. Beide Spieler hoben jetzt das Bein zu hoch. Cruyff und Vogts. Und da lässt der Schiedsrichter zurecht, weil nichts passiert war, weiterlaufen. Einwurf jetzt für die deutsche Mannschaft. Kreuff reklamierte schon wieder. Der muss aufpassen, der Kapitän der Holländer. Vogts wirft bis zu Hoeneß. Hoeneß jetzt in Höhe des Strafraumes. Vorbei an zwei Holländern. Kurft nach innen. Außen bietet sich Paul Breitner an. Immer noch Uli Hoeneß. Sieht das auch Grabowski mit. Aber der zögert ein wenig, bis er den Ball annimmt und verliert das Leder gegen Kreuff. Außenriss, Pass auf die rechte Seite zu Johnny Reb. Innen lauern schon Van Hanegem, der immer stärker wird. Und Reb schießt am langen Eck vorbei. Das war jetzt wieder einmal Glück für Deutschland. Und meine Damen und Herren, wir wollen ehrlich sein, nach den Torchancen, die wir nunmehr nach insgesamt 80 Spielminuten gesehen haben, steht es pari. Aber nach geschossenen Toren führt Deutschland weiterhin mit 2:1. Beim Abschlag von Sepp Maier will ich abgeben. Ja, das alles sieht bedrohlich aus, beängstigend. Die deutschen Spieler haben keine Kraft mehr. Jetzt spürt man die Nachwirkungen der Regenschlacht von Frankfurt am Mittwoch gegen Polen. Gestern waren die Polen schon mausetot und gewannen zwar trotzdem noch mit 1:0 gegen Brasilien, aber von ihrer Spritzigkeit, die so begeisternd in diesem Turnier gewesen war, war nichts mehr zu sehen. Und jetzt haben die Deutschen mit sich zu tun. Die Müdigkeit steckt ihnen in den Beinen. Sie kommen gar nicht mehr richtig aus ihrer Hälfte heraus. Und wenn, dann sind das alles nur noch Einzelaktionen. Und wer will jetzt entscheiden, ob Trainer Helmut Schön nicht doch frische Leute bringen sollte oder ob er das Team so belassen soll? Das weiß ja kein Mensch, ob er es dann richtig macht. Auf jeden Fall Eckball, Eckball durch Kolf, jetzt getreten. Der schwebt nach innen, Maier hat ihn. Sepp Maier hat ihn. Jetzt kämpfen sie. Jetzt mobilisieren sie wirklich die letzten Kräfte. Und sie haben noch auszuhalten 10 Minuten. Vor 80.000 Zuschauern im Münchner Olympiastadion. Und wie müde auch oder nervenschwach Sepp Maier jetzt wird, das zeigt sein Abstoß. Er schlägt ihn in Seiten aus. Und die Holländer, die konfus wirkten, nachdem sie in den Rückstand geraten waren, sind drauf und dran, das Spiel völlig an sich zu reißen, sind schon wieder im Strafraum, bringen den Ball nach innen und Maier. Er hat ihn, glaube ich, sogar hinter der Linie. Nein, Schiedsrichter Taylor sagt, er wäre mit dem Ball über die Grundlinie gefallen, der deutsche Torhüter. Und deshalb gibt er den 9. Eckball für Holland. Und wieder wird Kapitän Cruyff ihn ausführen. Jetzt tritt er ihn. Und er tritt ihn raffiniert. Vor das Tor, Maier. Heraus und abgefangen. Weiter Abstoß. Luft soll er bringen. Müller, Sportel. Nein, Bohnhof. Bohnhof ist jetzt spitze. Und Kopfballabwehr von Torwart Jungblut. Weil er mit der Hand nicht daran kam. Und jetzt gefällt mir Schiedsrichter Taylor aber durchaus nicht mehr. Ein offensichtlich gestrecktes Bein ahndet er nicht von der holländischen Seite. Die bleiben im Ballbesitz, die Holländer, und verstolpern überhastig den Angriff durch ihren neuen Mann De Jong. Dramatisch bleibt dieses Spiel. Eine Schlacht ist es geworden. Nicht mehr ein Spiel, denn die Holländer haben alles nach vorn gezogen, riskieren natürlich, wenn es überhaupt noch dazu kommt, Konter. Sie können eigentlich nur aus diesen riesigen Abstößen von Sepp Maier kommen. Aber der geht zum anderen Torwart. Von einem Tor zum anderen wanderte der Ball über die gesamte Spielfläche des Münchner Olympiastadions. Und jetzt greifen die Holländer mit Hahn an. Kommen von rechts 40, 50 Meter Vorlage in den Strafraum. Und Maier wächst über sich hinaus, rennt diesem Ball entgegen. Und jetzt muss er nicht wütend werden. Der Münchner, obwohl der Zusammenprall sicher wehgetan hat, aber der holländische Spieler konnte ihn ja gar nicht kommen sehen. Denn Maier raste aus dem Tor heraus und 14 Meter vor seinem Gehäuse griff er sich den Ball, bevor Neeskens, glaube ich, war ich, ihn erreichen konnte. Freistoß aus dem Strafraum der Deutschen heraus und wie eine Rakete, so steigt der Ball von Maier hoch in den Himmel hier über München hinein. Das ist ein schlechter Ball für die eigenen Stürmer, aber die setzen sich ein. Hölzenbein hat ihn geholt und Müller spielt zu schnell ab, aber Hoeneß spurtet und Jungblut ist schneller. Nachrückt Overath. Jungblut ist noch nicht in seinem Tor. Overath kommt durch das Mittelfeld, aber jetzt ist der Holländer wieder hinten und der Kölner hat sich festgerannt. Gegenstoß der Holländer. Van Hanegem wird verfolgt von Breitner, der holt ihn ein, aber der Ball ist in Abseitsposition. Der Ball ist im Abseits und bringt keine Gefahr mehr. Noch 7 Minuten. 7 Minuten im Finale der 10. Fußball-Weltmeisterschaft. Und Deutschland führt gegen die Niederlande mit 2:1 und hat zu kämpfen. Werden die Kräfte reichen? Oder werden die Holländer es fertig bringen, mit ihrem Angriff auf Teufel komm raus doch noch das Geschehen endgültig auch ergebnismäßig an sich zu reißen? Maier schlägt den Abschluss wieder bis zum anderen Strafraum. Diesmal ist Müller dran, aber er kommt ebenfalls um einen Schritt zu kurz. Die Holländer blocken ihn ab, bringen den eigenen Angriff wieder auf Touren von rechts. Dann geht es nach innen herein bis zu Kroll. Kroll weiter zu Sürbier. Nein, er lässt ihn stehen. Seinen eigenen Mann läuft selber in die deutsche Hälfte, die völlig entblößt von eigenen Spielern ist. Das heißt, das Mittelfeld hinein und kann jetzt selber anlaufen, aber er tritt den Ball. Und auch das ist ein deutliches Zeichen von Nervosität am deutschen Tor vorbei. Abstoß von Sepp Maier wird noch nicht ausgeführt. zeitgewinnendes Spiel des deutschen Keepers. Noch 6 Minuten. Deutschland, Deutschland, kommen die Anfeuerungsrufe der 80.000, die natürlich genauso wie wir alle und Sie wahrscheinlich auch daheim spüren und bangen, dass hier etwas ganz Gefährliches im Gange ist. Der Ball ist vor dem leeren Tor. Jetzt kann es passieren. Nein, der Schiedsrichter hat gepfiffen. Foulspiel gegen den springenden Beckenbauer, der sich wirklich zerreißt dort unten. Und Freistoß für die Deutschen. Beckenbauer hat eine grandiose Partie geliefert. Angeschlagen ist er, er wird Schmerzen haben, aber die zeigt er überhaupt nicht mehr. Der Kapitän, um ja nicht zu erkennen zu geben, dass bei ihm vielleicht sich eine Achillesferse auftun könnte für den Gegner, dass man da vielleicht mehr gegen ihn herangehen könnte, sondern er spielt mit zusammengebissenen Zähnen und versucht, das ganze deutsche Spiel immer wieder gegen den Druck der Holländer in der Abwehr zu organisieren. Aber die Niederländer kommen. Kroll hat schon den Ball. Ist längst kein richtiger Verteidiger mehr. Lange Vorlage zu Van Hanegem. Auf der linken Seite hat sich angeboten Van de Kerkhoff. Der Ball ist im Strafraum der Deutschen von Beckenbauer herausgeköpfelt. Wer hat jemals behauptet, dass der deutsche Kapitän vom FC Bayern ein blasierter, arroganter Spieler sei? Der kann genauso kämpfen wie die anderen, wenn er muss. Und jetzt kommen die Deutschen, sind mit Hölzenbeinen Strafraum. Der versucht zu dribbeln und wird gelegt. Ja, aber das ist doch Elfmeter, Mr. Taylor. Das ist Elfmeter. Ein klares Foul an dem Frankfurter, der seinen Gegenspieler ausgetrickst hatte. Und der wirft sich mit seinem ganzen Körper vor die Beine, ohne den Ball zu spielen. Und dafür kommen die Holländer. Und die Kugel rauscht um Zentimeter am deutschen Tor vorbei. John Taylor, so viel Lob hat er von uns zurecht bekommen in der ersten Hälfte. Er scheute sich nicht, in der ersten Minute Elfmeter für die Niederländer zurechtzugeben. Er pfiff dann nach einer halben Stunde genauso Strafstoß für die Deutschen, den Breitner dann verwandelte. Er war also durchaus in der Lage, die richtigen, wenn auch hart wirkenden Entscheidungen zu treffen in einem Weltmeisterschaftsfinale. Und jetzt, da der Durchbruch von Hölzenbein eigentlich schon gelungen war und nur noch abgeschlossen zu werden brauchte mit einem Schuss aus günstigster Position im niederländischen Strafraum, da wirft sich ihm der Verteidiger, ohne so den Ball überhaupt nur berühren zu können. Er kann ihn also auch nicht spielen wollen, vor die Füße und bringt den Frankfurter zu Fall. Eine Regelwidrigkeit, die wiederum hätte Strafstoß bringen müssen. Und das wäre dann wahrscheinlich die endgültige Entscheidung gewesen. So bleibt es beim knappen 2:1, das noch immer in Gefahr ist. 3 Minuten müssen die deutschen Spieler, die wirklich am Ende ihrer Kräfte sind, noch aushalten. Grabowski. Groß hat er gespielt an seinem Geburtstag, aber nun ist er todmüde, zum Umfallen müde, er taumelt dort unten herum. Die Deutschen aber greifen an mit Bonhof. Bonhof geht auf die Gegner los. Weiter, sagt der Schiedsrichter. Dann hat Hoeneß den Ball, läuft quer zum Strafraum und zur niederländischen Verteidigung. Gibt ab für Hölzenbein, der ist im 16-Meter-Raum, lässt noch mal einen Mann aussteigen und hängt diesmal mit dem Ball fest an de Jong. Das war ein klares und korrektes Klären von Seiten des holländischen Verteidigers. Und die Oranjehemden aus den Niederlanden greifen an über rechts. Dort Einwurf, nachdem Beckenbauer gestört hat, hat den Ball über die Seitenauslinie gestoßen. Das geschieht schon in der beängstigenden Nähe des deutschen Strafraums. Und falscher Einwurf von den Holländern. Man möchte es nicht für möglich halten, dass so ausgekochte Profis einen falschen Einwurf sich leisten und damit den Ballbesitz an den Gegner abgeben. Aber das alles ist ein Zeichen von nachlassender Nervenkraft. Auch sie haben ja alles gebracht, was sie haben in einem strapaziösen Turnier, das über so viele Spiele geführt hat. Und hier unten ist Rainer Bonhof vom Platz gegangen. Ich weiß noch nicht, ob er sie austauschen lässt. Der Gladbacher, erstmal Beifall für Meier, der herausgeht aus seinem Gehäuse, sich nicht scheut, sie in den Raum zu werfen und den Ball abzufangen. Nein, Rainer Bonhof kommt zurück. Der Gladbacher war für einen Moment verletzt draußen gewesen. Ist wieder auf dem Spielfeld. Wir sind komplett und noch immer in der gleichen Besetzung. Noch 2 Minuten im Münchner Olympiastadion. Und die Holländer greifen an, werden abgeblockt, erstmal durch Hölzenbein. Dann geht der Ball wieder in Richtung deutschen Strafraum. Sie kriegen kaum noch Luft zum Verschnaufen dort hinten, die Deutschen. Aber Hoeneß bringt den Ball durch. Grabowski. Jetzt soll er noch mal sporten. Und wenn er dann herumfällt, er ist am Strafraum der Frankfurter, dringt ein, gibt den Ball zurück und Ecke. Ecke und Zeitgewinn für die Deutschen. 10. Eckball, 9 haben die Holländer gehabt. 2:1 führt die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland im Finale. Ecke von rechts und Grabowski lässt sich Zeit. Die letzte Minute läuft. Und jetzt tritt der Frankfurter an. Spielt den Ball flach zurück für Hoeneß. Die Deutschen versuchen, die Kugel festzuhalten, sie nicht mehr den Holländern zu überlassen. Und abseits, abseits von dem wirklich todmüde scheinenden Grabowski, der gar nicht mehr herausgehen konnte aus der Abseitsposition, sondern einfach stehen blieb. Und die Holländer kommen noch einmal. Da taumelt und stolpert Neeskens. Nein, Reeb ist es. Er drückt Breitner um und es gibt Freistoß. Freistoß für die Deutschen am eigenen Strafraum. Und sie geben so gefährlich zurück, dass Meier beinahe ausgespielt worden wäre vom aufmerksamen Neeskens. So aber hat er den Ball noch aufnehmen können, hat ihn herausgeschlagen in die holländische Hälfte. Dort kämpft Hoeneß. Hoeneß wird verfolgt. Dann hat Schwarzenbeck den Ball, wuchtet ihn einfach in Seiten aus, berührt noch das Bein eines Gegners mit dem Ball und die Deutschen werfen ein. Die 90 Minuten von München sind schon zu Ende. Schiedsrichter Taylor schaut auf die Uhr. Deutschland steht kurz vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Wer hätte das für möglich gehalten? Jetzt müssen sie noch einmal alle Kräfte zusammennehmen und den Ball halten. Müller kriegt ihn vom Freistoß, fällt zu Boden und das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus.